1. Als Jesus vorbeiging, bemerkte einen Mann, der von Geburten blind war. 2. Sein Jünger fragten ihn daraufhin, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann selbst oder seine Eltern, dass blind geboren wird? 3. Jesus erwidert, weder dieser Mann noch seine Eltern haben gesündigt, viel mehr sollte durch in die Macht Gott sichtbar werden. 4. Solange es Tag ist, müssen wir die Werk dessen vollbringen, der mich gesandt hat, denn es wird ein Nacht kommen, in der niemand mehr arbeiten kann. 5. Solange ich in der Welt bin ich das Licht der Welt. 6. Nach diesen Worten spuckte auf den Boden, miskte dem Speichel unter der einen Brei, strich in dem Mann auf die Augen und sagt zu ihm, 7. Geh und wusche dich in teach Salom, dessen Name übersetzt du Gesandter, bedeutet. Der Mann ging, wusch sich und kurtisiehen zurück. 8. Die Nachbarn und die Genigen, die in Zuvor als Bettler gekannt hatten, fragten sich, ist das nicht der Mann, der immer hier saß und bettelte? 9. Einige behaupteten, J.A., ist es. And meinten, nein, sieht ihm no anlich. Doch der Mann selbst bestätigt, ich bin es. 10. Daraufhin fragten sie, why werden die denn die Augen geöffnet? 11. Erwidert, ein Mann namens Jesus machte einen Brei, strich ihn auf mein Augen und sagt zu mir, geh zum Teach Salom und wusche dich. ICH Jing, wusch mich und konnte sehen. 12. Sie fragten in weiter, wo ist dieser Mann? Antwortet, ICH weiß es nicht. 13. Anschließend brachten sie den Himmelsblinden zu den Pharisäern. 14. Es war jedoch Sabbat und dem Tag, als Jesus den Brei machte und sein Augen öffnet. 15. Die Pharisäer fragten in Ernüt, why are sie hen geworden sie? Erklärt ihnen, erlegte mir einen Brei auf die Augen, ich wusch mich, und nun kann ich sehen. 16. Einige Pharisäer äußerten, dieser Mann kann nicht von Gott sein, die den Sabbat nicht einholt. And der Hingegen fragten, why kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen? So entstand Einigkeit unter ihnen. 17. Sie wanten sich ernüten den Himmelsblinden und fragten, was sagst du über ihn, der die Augen geöffnet hat? I antwortet, this dein Prophet. 18. Die Juden glaubten jedoch nicht, dass blind Gusen und nun sehen geworden war, bis sie die Eltern des Geheilten riefen. 19. Und sie dies fragten, ist dies EU a Sohn, von dem behauptet, o sie blind geboren worden? Why kommt es, dass jetzt sehen kann? 20. Sein Eltern erwideten, wo wissen, dass dies unser Sohn ist und das blind geboren wird. 21. Why a jedoch jetzt sehen kann oder wherein die Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn selbst, ist alt genig, für sich zu sprechen. 22. Sein Eltern äußerten dies, weil sie die Juden fürchteten, denn dies hatten bereits beschlossen, Jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als den Christus bekennen wird. 23. Aus diesem Grund sagten sein Eltern, o sie mundig und man soll in selbst befragen. 24. Sie riefen den Himmelsblinden zum zweiten Mal und forderten ihn auf, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. 25. Der Mann erwidert, Bubo ein Sünder ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich gewiss, ich war blind und kann jetzt sehen. 26. Sie fragten in Ernüt, was hatte dir getan? Why hatte dir die Augen geöffnet? 27. Antwortet ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, doch hat nicht zugehört. Warum wollte es noch einmal hören? Wollte vielleicht auch sein Jünger werden? 28. Daraufhin beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger des Mose. 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, von diesem Mann jedoch wissen wir nicht, wo erstammt. 30. Der Mann erwidert ihnen, Jire das ist doch verwunderlich, dass nicht wisst, wo erstammt, obwohl mir die Augen geöffnet hat. 31. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, sondern nur den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. 32. Seit Menschengedenken hat noch niemand einen blind geboren in die Augen geöffnet. 33. Wer dieser Mann nicht von Gott konnte. Er nicht dergleichen tun. 34. Sie entgegneten ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren. Daraufhin warfen sie in aus der Synagoge. 35. Jesus erfuhr, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und also in Traf, fragte er, glaubst du in den Sohn des Menschen? 36. Der Mann erwidert, wer ist das, Herr, damit ich ihn glauben kann? 37. Jesus sagt zu ihm, du hast ihn gesehen, J. Der jetzt mit dir spricht, ist es. 38. Daraufhin sagt ich glaub, Herr, und warf sich vor ihm nieder. 39. Jesus erklärt, ich bin in dies Welt gekommen, ein Gericht zu halten, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. 40. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, horten dies und fragten ihn, sind wir etwa auch blind? 41. Jesus erwidert ihnen, wenn blind wart, hattet kein Sünde. Die aber behauptet, wir sehen, bleibt your Sunday bestehen.